Erster ein Lied von David. Herr, ich bin nicht stolz. Ich schaue nicht auf andere herab. Ich mache keine Dinge, die zu schwer für mich sind. Zweiter, ich bin ganz ruhig und still. Ich bin wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Meine Seele ist friedlich in mir. Dritter, Volk Israel, vertraue auf den Herrn. Vertraue ihm jetzt und für alle Zeit.